Sag doch immer jeder, vergib dir deine Fehler, denn sie gehören zu dir. Ein blöder Spruch aus dem Kalender, doch der kann leider nichts verändern in mir. Lieben ist vergeben, manchmal fällt mir beides schwer. Weißt du, dieses Leben ohne Liebe ist es leer. Und wie ein warmer Sommerregen wischst du die Spuren meiner Tränen einfach weg, als wäre nichts gewesen. Der Bogen lebt nicht ohne den Regen. Spiegel, Spiegel an der Wand, lüg mich bitte nicht so an. Zeig mir, wer ich wirklich bin, ich kann mich nicht mehr sehen. Spiegel, Spiegel an der Wand, lüg mich bitte nicht so an. Ich spiel keine Rolle, wer ich gestern war. Du die Spuren.